Ich brauch auf Erden, um froh zu werden, dich allein. Ich kann mit dir nur glücklich sein. Dich zu gewinnen, ist ein Beginnen schwer, doch schön. Drum will ich endlich dir eingestehen. Du gehst durch all meine Träume und siehst mich zärtlich an und sagst zu mir, ich liebe dich so sehr ich lieben kann. Du gehst durch all meine Träume, ich seh dich jede Nacht und darf von Herzen glücklich sein, bis dann der Tag erwacht. Und jeden Abend denk ich mir, heut red ich vor dich hin, sage mit ein paar Worten dir, wie verliebt ich in dich bin. Du gehst durch all meine Träume, mir nah und doch so weit. Ach, wären meine Träume doch nur einmal wieder.